Hörspiel. Heute mit Sascha Zien. Schönen guten Abend. Mich gruselt's jetzt schon, denn es geht im WDR3-Hörspiel heute um drei Kinder, die in einer abgeschiedenen Welt leben, in einem einsamen Haus, umgeben von einem hohen Zaun. Und als ob das alles noch nicht genug wäre, scharwenzeln um das Haus auch noch blutrünstige Tiere herum. Obwohl, vielleicht ist das ja alles gar nicht so. Vielleicht behaupten die Eltern das auch einfach nur. Finden wir es raus. In Michaela Falkners Hörspiel Der Vogel, der Vogel in unserer Reihe Kinderleicht. Der Vogel, der Vogel. Manifest 51 von Falkner. Mutter, das ist nicht wahr. Das ist doch. Schau sie dir genau an. Aber das ist doch eine Kirsche, kein Apfel. Und das da ist eine Birne. Nein. Nein. Nein. Das ist eine Kirsche. Das ist ein Apfel. Und das eine Birne. Nein, das ist eine Birne. Schau die Farbe. Thomas! Mutter, das ist doch... Warum sagst du das? Ich weiß es. Ich weiß es. Das ist ein Apfel. Stimmt. Das ist eine Kirsche. Nein, ein Apfel. Mathilda, das ist eine Kirsche. Das ist ein Apfel. Und das? Was ist das? Eine Banane. Richtig. Aber das ist... Eine Banane. Eine Banane. Aber Mathilda, das ist keine Banane. Und derjenige, der weiß, wie das Obst heißt, darf es aufessen. Mutter. Eine Banane. Hier. Lass sie dir schmecken. Darf ich auch eine? Vergiss es. Sind es Äpfel? Sind es Birnen? Sag es mir, wie du willst. Wie du willst. Das sind Bananen. Ja. Thomas, wie ich es hasse, dass du so leise sprichst, habe ich dir... Habe ich euch nicht gesagt, ihr sollt laut und deutlich sprechen? Ja, ja Mutter. Na, geht doch. Also, was ist das? Eine Banane. Sag ich doch. Darf ich sie aufessen? Nein, zu spät. Wir versuchen es morgen wieder. Siehst du etwas? Nein, ich kann nichts erkennen. Nichts bewegt sich. Die vielen Büsche. Man sieht kaum etwas. Wo sind sie, die Tiere? Wo sind die Tiere hin? Ich kann kein einziges sehen. Ich auch nicht. Ich kann auch nichts hören. Alles still. Nichts bewegt sich. Dieser Zaun ist so hoch. Pass auf! Thomas! Lass das! Du kannst da nicht hochklettern. Pass auf die scharfen Klingen! Au! Sag ich doch. Du blutest. Du blutest. Hast dich geschnitten. Lass sehen. Es blutet nur ein bisschen. Nur ein kleiner Kratzer. Schaut! Hat sich was verfangen. Etwas verfangen? Schaut! Was ist das? Sieht aus wie ein... Bewegt es sich? Nein. Lass sehen. Ida, es bewegt sich doch. Ida, schau. Aber lass sehen. Es bewegt sich nicht. Das muss der Wind gewesen sein. Das ist von einem Tier. Das ist bestimmt von einem Tier. Keine Ahnung, ob das zu einem Tier gehört. Diese Farbe? Graubraun. Vielleicht der Fuß von einem Tier? Glaube ich nicht. Die trauen sich doch niemals so nah an den Zaun. Warum nicht? Bis zum Zaun? Warum nicht? So vertrocknet, ledrig. Oder aus Holz. Jedenfalls nicht von einem Tier. Wie willst du das wissen? Wann hast du das letzte Mal ein Tier gesehen? Wie sehen Tiere aus, hä? Das hier ist nicht von einem Tier. Hoffentlich hast du recht. Stell dir vor. Wir lösen es aus dem Zaun und zeigen es Vater und Mutter. Die wissen, wie Tiere aussehen. Die wissen bestimmt, was das ist. Wir zeigen es Vater und Mutter. Wir könnten das selber rausfinden. Thomas. Ja, sicher, könnten wir. Können wir nicht. Niemals. Vater und Mutter, die beiden wissen es. Könnten wir, Mathilda. Mathilda. Oh, schrei nicht so rum. Dort hinten. Dort hinten, seht ihr das? Dort bewegt sich was. Dort. Hinter dem Busch mit den roten Blüten. Dort hinten. Ich kann nichts erkennen. Und du, siehst du was? Nein. Jetzt ist es wieder weg. Gerade eben noch. Wo? Gerade eben noch. Ich bin so gern in diesem Garten. Nicht immer im Haus sein müssen. Vaters Rechneraufgaben sind unglaublich schwer. Es geht. Ich komme nicht dahinter, wie sein System funktioniert. Ich versuche es immer wieder. Mal soll ich zwei abziehen, dann wieder zwei hinzuzählen. Genau. Mal so, dann wieder so. Wie kriegst du das hin, Mathilda? Irgendwie kann ich mir diese Zahlen rein merken. Mir liegt das. Mir liegt das. So, hinein mit euch. Mutter kommt. Kommt wieder ins Haus. Ihr könntet die Tiere anlocken. Euer Geruch. Euer Geruch lockt sie an. Ihr riecht. Ich wasche euch nicht oft genug. Mutter, könnten wir vielleicht Bilder von den Tieren sehen? Nein, könnt ihr nicht. Der Löwe. Wie sieht ein Löwe aus? Ich stelle ihn mir so groß vor nachts, wenn wir ihn hören. Ist er sehr groß? Der Löwe ist so unglaublich groß. 2,5-mal so groß wie du. Nein. Mindestens. Ich würde so gern ein Bild von ihm sehen. Sein Fell. Wie sieht es aus? Du hast gesagt, er hat ein sehr dunkles, dichtes Fell. Und einen Stachelkranz. Wie lang sind diese Stachel? Ungefähr so lang. Und sind sie sehr spitz? Sehr spitz. Kommt man ihm zu nahe, kann er sie auf die doppelte Länge ausfahren und die Haut von uns Menschen aufschlitzen. Dieser Stachelkranz ist unglaublich gefährlich. Bitte, bitte, Mutter, zeig uns Bilder von den Tieren. Nein, keine Bilder. Ihr müsst euch auf euer Gehör verlassen können. Eure Augen zählen bei dem, was jenseits des Zaunes vor sich geht, nichts. Und der Tiger? Er scheint ein so schönes Tier zu sein. Seine Stimme... Ein gefährliches Tier. 3 Meter groß. Wir waren gerade draußen. Wir haben nichts gesehen. Alles ruhig. Die Tiere sind weg. Sind sie nicht? Sind sie ganz sicher nicht. Vater, wir möchten so gerne Bilder von den Tieren sehen. Sie sind alle weg. Wir waren eben draußen, haben wieder nichts gesehen. Nur weil ihr sie nicht seht, heißt das noch lange nicht, dass sie weg wären. Ich habe etwas gesehen. Du hast dich bestimmt geirrt. Da war nichts. Doch, Ida. Die Tiere sind weg. Sind sie sicher nicht? Habt ihr sie gehört heute Nacht? Das Brüllen? Die Schreie? Doch. Unerträglich. Eben. Ida, warum zeigst du ihnen nicht, was wir gefunden haben? Was gefunden? Was habt ihr gefunden? Thomas. Was habt ihr gefunden? Wir haben was am Zaun gefunden. Ida, zeig her. Hier. Wo habt ihr das her? Ist das von einem Tier? Was ist das? Was kann das sein? Vater? Nicht von einem Tier, oder? Sagt. Das ist ein Zweig. Einfach nur ein Zweig. Stimmt's? Genau. Was? Einfach nur ein Zweig. Niemals. Niemals kommt ein Tier so nah an den Zaun. Ich dachte, der Fuß von einem Tier vielleicht. Ich sagte ein Zweig. Das ist ein kleiner Zweig. Ich bin 18 Jahre alt. Ich bin die älteste von uns 3 Kindern. Ich heiße Ida. Ich bin 18 Jahre alt. Wenn mein Vater mit mir schreit, mache ich mir in die Hosen. Sofort. Es fängt sofort an zu rinnen. Ich schäme mich. Ich schäme mich deswegen so sehr. Wenn ich mich nass gemacht habe, muss ich meine Kleidung wechseln. Die Wäsche waschen. Muss mich waschen. Stundenlang. Bekomme 3 Tage nichts zu essen. Darf Wasser trinken. Mein Vater weiß ganz genau, was er tut. Er braucht mich nur anzuschreien. Ich bin 18 Jahre alt. Mir ist vollkommen klar, was hier geschieht. Was hier in unserem Haus, in unserem Garten geschieht. Ich weiß, was außerhalb dieses Gartens geschieht. Die Tiere sind nicht weg. Nachts kann ich sie hören. Ich kann das. Ich kann warten. Ich kann das. Ich kann ewig warten. Ich halte das aus. Meine Mutter wird wiederkommen. Das Wasser wird kalt. Aber sie wird wiederkommen, mich rausholen. Ida! Ja? Ida! Ja, Mutter? Ida! Ja, Mutter! Ida! Ja! Ja! Was ist? Ich, Ich bin da in der Badewanne. Weiß ich doch. Und? Ist das Wasser warm genug? Ja. Gut. Ich habe Geburtstag nächste Woche. Schon nächste Woche? Ja. Am Samstag. Was wollen wir machen? Was wollen wir an meinem Geburtstag machen? Dein Geburtstag ist schon so bald. Ich hab ganz vergessen. Ida. Wie alt wirst du nochmal? Ida, was soll das? Vergessen? 15. 15. Und ich habe solche Angst. Na? Mathilda? Was wollen wir machen? Nächsten Samstag dann. Ihr seid meine großen Schwestern. Habt ihr euch was überlegt? Vielleicht dürfen wir raus in den Garten. Wir heben dich hoch, du schaust durch den Zaun. Berichtest uns. Meine beiden großen Schwestern. Was wünschst du dir? Sag. Keine Ahnung. Ich habe mir noch nie etwas gewünscht. Wir haben noch nie etwas bekommen. Wir haben noch nie etwas bekommen. Noch nie. Dieses Jahr fordern wir Geschenke für uns. Ja. Ja. Und du fängst damit an. Ich wünsche mir, ich will ein Geschenk. Ja. Ich will ein Geschenk. Du wirst ein Tier töten müssen. An deinem 15. Geburtstag. Ja. Ich weiß. Was wird es bei dir sein? Welches Tier wirst du töten müssen? Ich erinnere mich an meinen 15. Geburtstag. Wie hat das ausgesehen? Deins. Wie sehen Tiere aus? Haarig. Es war so haarig. Ich habe seine Augen nicht sehen können. Große Füße. Tatzen, hat mir Vater erklärt. Mit langen, spitzen Krallen. Die Tatzen waren riesig. 2. Ich durfte nur ein langes Messer mitnehmen, hinaus in den Garten. Ich habe alles vergessen. Nachdem ich tagelang nicht mehr schlafen konnte. Hört auf! Hört auf, ich will es nicht hören. Entschuldige, Thomas. Entschuldige. Ich werde doch erst 15. Das schaffe ich nie. Ich habe solche Angst. Wir würden dir so gern helfen. Ja. Wie sehr wir dir helfen wollen. Wir dürfen aber nur zusehen. Laufen wir weg. Nimm mich mit. Ja. Mich auch. Ich werde dir an deinem Geburtstag was zum Essen organisieren. Thomas. Hey. Versprochen. Thomas. Versprochen. Ja, ich weiß. Du wirst bestimmt da sein? In meiner Nähe? Wenn sie dich sehen, was machen wir dann? Wirklich? Sag, gibt es noch mehr von euch? du Geschwister? Vater? Mutter? Sag! Unsere Eltern sagen, sie berichten uns von jenseits des Zauns, von den wilden Tieren. Wir hören sie nachts. Seid ihr viele? Nein. Wie viele Vögel gibt es auf der Welt? Sehen sie alle aus wie du? Thomas! Thomas! Sie kommen. Schnell, flieg weg. Schnell, flieg weg. Flieg weg. Komm wieder. Unbedingt. Bitte. Elefanten. Ein unglaublich gefährliches Tier. Fast 4 Meter hoch, schwarze, ledrige Haut. Ein langer, langer Rüssel. Seine Beine haben einen Durchmesser von je 90 Zentimetern. Damit trampelt er alles nieder. Erst gestern wurde wieder ein Mann von Elefanten zu Tode getrampelt. Ich vermute, dass sie hier in der Nähe sind. Nachts kann ich sie hören. Diese Aufnahmen sind von vorgestern. Er hat zudem riesige Ohren, hört alles. Riecht alles. Er gehört zu den größten, zu den brutalsten Tieren jenseits des Zauns. Wir müssen den Zaun aufrüsten. Einem Elefanten kann der niemals standhalten. Sie kommen näher. Ich habe sie gehört. Noch heute werden wir mit der Mauer beginnen. Der Zaun reicht nicht aus. Wir müssen uns einhegen. Sie werden immer mehr. Und sie kommen immer näher. Ist das ein Tier, was ich da höre? Was? Ein Tier? Bei Tag? Sie kommen nur nachts. Habt ihr das nicht gehört? Nein. Nichts. Der Garten ist umzäunt. Uns kann nichts passieren. Und die Elefanten, wenn die kommen? Psst! Rede nicht dazwischen, Thomas. Setz dich nicht so hin. Ich kann nicht anders. Die Knie eng aneinander. So kann ich nicht sitzen. Das schmerzt. Die Knie eng aneinander. Ja, Vater. Und du? Ja. Nicht so. Ja. Was heißt ja? Ja, Vater. Setz dich hin, die Knie eng aneinander. Jenseits des Zaunes, was dort ist, muss uns Angst machen. Habt ihr das gehört? Das ist ein Löwe. Ein Löwe. Hier sind wir sicher. Sie wagen sich nicht an den Zaun. Ich habe noch nie ein Tier gesehen. Ich würde so gerne ein Tier sehen. Ich auch. Ich nicht. Ich habe Angst vor ihnen. Du musst die Verteidigungsposition üben. Die Knie eng aneinander. Sollte ein Tier hier bei uns eindringen... Die Position ist so schwer zu halten. Kann ich sie etwas lockern? Nein. 3 Stunden ist das Minimum. Der Leopard. Solche Zähne. Schaut, da ist er wieder. Schaut, wie schön er ist. Wie schön er aber ist. Ja. Hört ihm zu. Die Vögel hier im Garten werden immer mehr. Die müssen hier weg. Ist nur ein kleiner Vogel. Ein kleiner Vogel, Mutter. Thomas. Dieser kleine Vogel singt so schön. Macht mich froh. Ist nur ein Vogel. Geh ins Haus. 7, 8, 9, 10, 11, 12. 3 mal 3 ist... 9. Du hast vergessen zu klatschen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. 72 minus 5? 1, 2, 3. Lass das! Kannst du die Rechnung nochmal wiederholen? Kannst du die Rechnung bitte nochmal wiederholen? 72 minus 5? 67. 7 mal 8? 7 mal 8? 56. 21 minus 7? 14. Das ist nicht richtig. 21 minus 7? 14. Du bist wirklich dumm, Ida. Ida! Ida, 4 mal 8? 32. Nicht richtig. 15 mal 2? 30. Nicht richtig. Nicht richtig. 15 mal 2? 30, Vater, 30. Ich sage nicht richtig. Ida! Ja. Ida, du hast dir in die Hosen gemacht. Ja. Du bist 18, du bist kein kleines Kind mehr. Schämst du dich nicht? Machst dir in die Hosen. Mensch, Ida! 5 mal 9? 45. 45. 45. Richtig. 11 mal 4? 44. Richtig. Richtig. Hört ihr das? Ja. Ja. Ist das ein Tier? Vielleicht ein Schakal. Ob der so brüllen kann? 3 Meter groß. Mindestens. Mindestens. Sagt Mutter. Kann schon sein. Wenn man so brüllen kann, muss man ja ein riesiges Maul haben. Mit riesigen Zähnen. Was essen die eigentlich? Menschen. Ja. Ida. Am Tag ist immer alles so ruhig. Nichts bewegt sich. Hinter dem Zaun alles still. Die trauen sich nur nachts so nah heran. Schaut, was ich heute Nachmittag gefunden habe. Wo? Wo? Wo hast du das? Am Zaun gefunden. Wie das glitzert. Was ist das? Thomas? Vater? Mutter? Mathilda? Thomas hat... Mathilda. Vater? Mutter? Mathilda? Thomas hat was ge... Mathilda, tu's nicht. Bitte. Tu es nicht, Mathilda. Vater! Mutter! Wer nicht hören will, muss fühlen. Ja. Ja. Wer nicht hören will, muss fühlen. Ja. Ja. Die jenseits des Zauns müssen wir töten. Auch die, die von jenseits des Zauns kommen. Ja. Ja. Selbstverständlich auch die. Ihr lockt sie an. Euer Geruch. Es ist euer Geruch. Ihr müsst euch häufiger waschen. Ja. Ja. Ja. Ich hab Hunger. Ich hab keine Kraft mehr. Mutter. Mutter. Vater, ich hab Hunger. Warum gebt ihr mir nicht genug zu essen? Warum? Ich bin 17 Jahre alt. Ich habe eine ältere Schwester und einen jüngeren Bruder. Thomas ist mein jüngerer Bruder. Er hat ständig Hunger. Es fällt ihm schwer, sich an die Regeln zu halten. Er lernt schlecht. Ich bin eine gute Schülerin meiner Eltern. Ich kann mir alles gut merken, kann die Aufgaben rasch lösen. Wenn ich Essen bekomme, lege ich immer etwas für meinen Bruder beiseite. Er ist schon so dünn. Ich bin die in der Mitte. Ich liebe meine Geschwister sehr. Ich kann mich nicht erinnern, wann ich das letzte Mal jenseits des Zaunes war. Ich weiß gar nicht, ob es außer uns noch andere Menschen gibt. Ich habe nie welche gesehen. Nie kommt jemand zu uns. Niemand tritt durch die Tür. Es gibt sehr wilde Tiere jenseits des Zauns. Nachts können wir sie hören. Ich weiß nicht, wer ich bin. Ich heiße Mathilda, bin 17 Jahre alt. Zu meinem Geburtstag habe ich keine Wünsche. Wie sie da liegen im Sonnenschein auf der Wiese. Sie mögen einander. Werden einander verteidigen. Wir müssen ihnen noch so viel beibringen. Müssen ihnen noch so viel nehmen, sie schützen. Sie vor dem, was hinter dem Zaun ist, schützen. Stell dir vor, diese wilden Tiere da draußen. Wir bringen es ihnen bei. So muss es sein. Hast du gesehen heute Morgen? Es hat sich was verfangen am Zaun. Zeig. Was kann das sein? Das sind sehr, sehr dicke Borsten. Thomas hält sich nicht an die Regeln. Es fällt ihm sehr schwer. Übermorgen. Übermorgen hat er Geburtstag. Wird 15. Ja. Hörst du das? Woher kommen diese Vögel? Täglich werden es mehr. Das kann so nicht weitergehen. Woher kommen die? Was ist mit denen? Und, wo wohnst du? Die Kinder sprechen mit ihnen. Das ist nicht weit von hier. Siehst du das? Das gibt's doch nicht. Hast du die Tiere jenseits des Gartens gesehen? Die Kinder sprechen mit den Vögeln. Die sprechen mit ihnen. Und die Schakale? Hast du schon einmal einen Schakal gesehen? Das kann doch nicht sein. Sind sie wirklich so groß? Mit ihnen sprechen? Sprechen mit den Vögeln, das sind Tiere. Die müssen weg. Die Vögel müssen weg. Wir müssen die töten. Und die Elefanten? Unbedingt. Ich würde so gern einen Elefanten sehen. Angeblich sind sie 4-5 Meter groß. Tiere sind gefährlich. Man muss sie töten. Hab keine Angst, Vogel. Ich hab auch keine, solange du da bist. Ja. Ja. Gut, dass wir hier sicher sind. Gut, dass wir nicht hinaus müssen. Vor Vögeln aber habe ich keine Angst. Ich auch nicht. Los, schnell, kommt herein. Schon wieder hat ein Löwe 2 Menschen getötet. Wir bleiben besser im Haus. Es sind zu viele Tiere los. Wir bleiben besser im Haus. Jenseits des Zauns, da sind die Tiere. Vor denen müsst ihr euch fürchten. Die jenseits des Zaunes müssen wir töten. Wir müssen die töten. Wir müssen den Zaun noch höher bauen. Ihn mit einer zusätzlichen Ziegelwand verstärken. Nein, dann können wir ja gar nichts mehr sehen. Erst heute Morgen hat sich wieder was verfangen im Zaun. Dieser Zaun ist nicht sicher genug. Nicht hoch genug. Ich will was sehen können. Sollten 3 Elefanten auf einmal kommen, die würden ihn niederreißen. Elefanten? Die sind ja mindestens 4 Meter groß. Ihr übertreibt. Ihr übertreibt. Ihr übertreibt maßlos. Thomas? Wenn ich groß bin, werde ich Zoodirektor. Ihr lockt die Tiere an. Ihr lockt die Vögel an. Nehmt euch vor den Vögeln in Acht. Die kommen einfach so über den Zaun. Ihr lockt sie an. Ihr lockt sie mit eurem Geruch an. Sie werden euch verletzen wollen. Vor den Vögeln haben wir keine Angst. Die Vögel tun uns bestimmt nichts. Ich würde gerne mit den Vögeln sprechen können. Das kannst du. Nein, ich tue nur so. Doch. Man kann mit ihnen sprechen. Thomas. Ich kann das. Woher kommen diese Vögel? Was haben diese Vögel gesehen? Ich möchte es wissen. Was haben diese Vögel gesehen? Die haben gar nichts gesehen. Die kommen doch von jenseits des Zaunes. Was haben sie da gesehen? Vögel kommen überall hin. Kein Zaun kann sie aufhalten. Sie haben die anderen Tiere gesehen. Ihr müsst euch waschen. Ihr müsst euch sofort waschen gehen. Los. Ich möchte so gerne wissen, was jenseits des Zauns ist. Aber die wilden Tiere. Hast du gehört, was Mutter gesagt hat? Was Vater erzählt? Ich glaube ihnen nicht. Ich glaube ihnen nicht. Thomas, was sagst du da? Was ist das für ein Tier, Thomas? Was glaubst du? Soll ich dir die Augenbinde wieder abnehmen? Thomas, antworte mir. Nein, lass sie oben. Ich kann mich so besser auf die Geräusche konzentrieren. Und? Was für ein Tier ist das? Ein Nilpferd. Nein. Ein Krokodil? Nein. Ein Tier im Wasser jedenfalls. Es gibt immer mehr Vögel in unserem Garten. Ist dir das schon aufgefallen? Ja. Wo kommen diese Vögel her? Thomas! Ja. Sind das überhaupt Vögel? Was meinst du? Klar, das sind Vögel. Woher willst du das wissen? Du hast doch noch nie ein Tier gesehen. Ich... Der Vogel hat es mir gesagt. Der Vogel. Der Vogel. Na dann. Was erzählt er dir sonst noch so, der Vogel? Was er so sieht jenseits des Zauns. Aha. Und warum kommen sie in unseren Garten? Sie werden immer mehr. Täglich werden es mehr. Ich weiß. Sie mögen unseren Garten. Sie mögen uns. Und du sprichst mit ihnen? Ja, der eine kommt nur wegen mir. Er ist mein Freund. Der Vogel. Er ist mein Freund. Ich habe einen Freund gefunden. Er ist ein Vogel. Ein Vogel ist ein Tier. Tiere sind gefährlich. Aber... Schluss jetzt! Aber Mutter, ich spreche mit ihm. Eben. Was? Und? Was ist das? Schau, Thomas. Dein Vogel ist da. Hey. Hey, Vogel. Ich darf nicht raus. Mitten in der Nacht, an den Zaun. Suchst den Zaun ab. Was ist mit dir? Wegen dir dürfen wir nicht mehr raus. Ich wollte wissen. Die Tiere, wie hören sie in der Nacht? Ich möchte wissen, wie ein Tier aussieht. Möchte sehen. Aber einfach rausgehen und nachsehen. Dein Geruch lockt sie an. Du könntest tot sein. Hör auf. Morgen ist dein Geburtstag. Ja. Morgen ist mein Geburtstag. Die Sonne. Sie geht unter. fast Abend. Morgen dann. Vielleicht muss ich es erst am Nachmittag machen. Vielleicht. Vielleicht vergessen sie überhaupt meinen Geburtstag. Sie sind so beschäftigt, damit den Zaun aufzurüsten und vergessen meinen Geburtstag. Ja, genau. Vergessen. Du wirst ein Tier töten müssen. Ganz allein. Wir stehen neben dir. Mutter und Vater hinter dir. Ich habe solche Angst. Wie soll ich das schaffen? Ich kann das nicht. Es geht vorbei. Irgendwann ist es vorbei. Das Blut. Das Fell war vollkommen verklebt mit Blut. Aber du darfst nicht schreien. Vergiss eines nicht, du darfst nicht schreien und auch nicht weinen. Versprich es mir, Thomas. Sie bauen weiter am Zaun. Warum? Was lauert dahinter? Den ganzen Tag schon arbeiten sie am Zaun. Was lauert dahinter? Die wilden Tiere. Der Zaun soll uns vor ihnen schützen. Und ich muss morgen eins töten. Wir sind für dich da, morgen dann. Bringst mir was zu essen. Hast du versprochen? Versprochen. Und schau. Ich hab was für dich. Das steckst du morgen ein in deine Hosentasche. In die linke? Ja, in die linke. Mathilda, dir hat das damals auch geholfen. Und es glitzert so schön. Schau. Lass mich los, bitte. Dann setz dich ordentlich hin. Mutter. Hilf mir, Mutter. Bleib sitzen. Bleib verdammt nochmal sitzen. Knie eng aneinander. Diese Position wird dir helfen. Knie eng aneinander. Ich habe solche Angst. Ich kann dir nicht helfen, Thomas. Warum? Ich kann es nicht. Reiß dich zusammen. Alle müssen das machen. An ihrem 15. Geburtstag. Bitte. Lass mich los. Mutter! Mutter! Lass mich los. Ich bin gestern 15 Jahre alt geworden. Ich habe keine Kraft mehr. Ich habe lange nichts mehr zu essen bekommen. 7 Tage. Ich habe mir Insekten, Gras und Erde aus dem Garten geholt. Ich wollte mir Essen in der Küche holen. Mutter hat mich weggeschickt. Als ich wiederkam, hat sie mir ins Gesicht geschlagen. Meine Schwestern und ich, wir helfen uns mit dem Schmerz. Ich bin gestern 15 Jahre alt geworden. Ich habe einen Vogel töten müssen. Einen kleinen Vogel. Diesmal würde es leichter, meinten Vater und Mutter. Nur ein sehr kleines Tier. Einen kleinen Vogel töten. Und aufessen. Ich habe den Vogel töten und dann aufessen müssen. Gehen in den Garten. Gehen wieder hinaus. Es ist vorbei, Thomas. Es ist vorbei. Der Vogel, der Vogel. Manifest 51 von Falkner. Mit Thomas, Lukas Rüppel, Mathilda, Vanessa Leubel, Ida, Janina Stopper, die Mutter, Anja Leis, der Vater, Vincent Glander und der Vogel. Komposition Fredel Engelmeier. Technische Realisation Gertrud Glosemeier und Sebastian Nohl. Regieassistenz Roman Podeshwar. Regie Falkner. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln 2017. Dramaturgie Isabel Platthaus und Hanna Georgi.